Japaner. In München sind heute 650 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Auf dem Schwarzmarkt hätte eine solche Menge, die größte, die je bei uns gefunden worden ist, etwa 200 Millionen Mark gebracht. Die Ladung kam an Bord eines panamaischen Frachters nach Bremerhaven, wurde dort in einen Kleinlaster umgeladen und nach München transportiert. Immer beobachtet von Rauschgiftfahndern, die von amerikanischen Kollegen einen Hinweis bekommen hatten. Das Kokain stammt, woher schon, aus Kolumbien natürlich. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es vom Medellin-Kartell hergestellt und auf den Weg gebracht wurde. Von jener mafiaartigen Organisation, die längst so eine Art Staat im Staate geworden ist, mit eigener Armee, eigenem Territorium und mächtigen Fürsprechern in der Hauptstadt Bogotá. Die wollen allerdings im Augenblick von den Medellin-Gangstern nichts wissen, offiziell jedenfalls, weil die Kokainkönige am letzten Wochenende einen Politiker erschossen haben, der ihnen den Krieg erklärt hatte, der liberale Präsidentschaftskandidat Luis Carlos Galán. Dieser Mord hat in Kolumbien, aber auch in den USA, mehr Empörung ausgelöst, als der Drogenmafia lieb sein kann. Über 10.000 Menschen sind festgenommen worden, weil sie im Verdacht stehen, Teil des Kartells zu sein. Der prominenteste von ihnen ist der Finanzchef des Unternehmens, Eduardo Martinez, der nun befürchten muss, an die USA ausgeliefert zu werden. Aus Washington, Manfred Cimbala. Das ist Eduardo Martinez Romero, einer der Großen der kolumbianischen Drogenkartelle. Er soll für finanzielle Transaktionen und das Waschen von Geldern aus dem Drogengeschäft verantwortlich sein und wird in Atlanta gesucht. Zum sogenannten dreckigen Dutzend, wie in den USA die Köpfe der Kartelle genannt werden, gehören auch diese drei Männer. Sie sind flüchtig wie die anderen. Washington wünscht ihre Auslieferung. An seinem Urlaubsort in Maine hat Präsident Bush heute seinen Wunsch nach Auslieferung dieser Personen noch einmal wiederholt. Darüber und über weitere Hilfe beim Kampf gegen die Drogenmafia sei man mit der Regierung in Bogotá im Gespräch. Bush nannte technische Hilfe, um die Drogenbosse zu fangen. Ausbildungshilfe für die Polizei. Ein militärisches Eingreifen, wie es in den vergangenen Tagen mehrfach diskutiert wurde, lehnte Präsident Bush ab, da es auch nicht dem Willen der Regierung Kolumbiens entspreche. But yes, the president did make clear that he was not requesting United States troops. Bei ihrer Großfahndung nach den Drogenbaronen durchsuchten die Kolumbianer auch die Villen und Haciendas der Drogenbosse in der Nähe von Bogotá. Es wurden über 134 Flugzeuge, Hubschrauber, Boote und eine Satellitenschüssel beschlagnahmt. Der Wert der Grundstücke, inzwischen vom Staat konfisziert, dürfte sich auf einige Millionen Dollar belaufen. Ungeahnter Luxus prägte das Leben der Drogenbosse. Selbst einen eigenen Zoo hatte sich Pablo Escobar angelegt. Sein Vermögen wird auf 3 Milliarden Dollar geschätzt. Hier der Besitz anderer Bosse, die zur gefürchteten Ocoa-Familie gehören. So luxuriös wie das Äußere, so komfortabel und pompös auch die Inneneinrichtungen. Mit Fußböden aus italienischem Marmor, teurem Silber und Kristall, mit eingelassenem Bad und einem Swimmingpool im Haus. Bilder aus einem Trainingslager der Drogenmafia in Kolumbien. Die Bandenmitglieder wurden von ausländischen Söldnern, so aus Südafrika und Israel, ausgebildet. In Überfällen, Häuserkämpfen und paramilitärischen Aktionen. Selbst in die Telefonnetze der US-Botschaft in Bogotá hatte sich die Mafia eingeschaltet. Die Botschaft wird jetzt streng bewacht, weil die Regierungen einen Vergeltungsschlag der Mafia befürchten. Kein Kommentar heute, ausnahmsweise gleich die Nachrichten. Eva Herrmann. Die Regierung des Präsidenten Barco erklärte den Verbrechern den Krieg, nachdem diese den Spitzenpolitiker Galán ermordet und weitere Anschläge angekündigt haben. Washington will Barcos Kampf mit einer Soforthilfe für Militärgüter im Wert von 65 Millionen Dollar unterstützen. Aus Kolumbien der Beitrag von Hero Bus. Trotz erstaunlicher Erfolge in der nunmehr schon 10 Tage andauernden Offensive der kolumbianischen Sicherheitskräfte gegen die Kokainkartelle ist der Drogenkrieg noch nicht entschieden. Mit ihrer Erklärung eines totalen Krieges am vergangenen Wochenende hat die Mafia zum Gegenschlag ausgeholt. In der Nacht zum Sonntag zum Beispiel zerstörte sie in der Stadt Medellin durch Sprengstoffanschläge 6 Bankfilialen. Zuvor hatte sie auf 3 Landgütern und in einem Freizeitclub von Mafia-Gegnern Feuer gelegt und Lokale der beiden großen traditionellen Parteien mit Dynamitstangen zerstört. Erneut zugespitzt hat sich zudem die Krise in der kolumbianischen Justiz. Die Mehrzahl der Richter hat schlicht Angst, seit die Drogenhändler angekündigt haben, für jeden an die US-Justiz Ausgelieferten aus den eigenen Reihen würden sie 10 Richter umbringen. Mindestens 4 Bosse der Kokainbanden könnten in den nächsten Tagen die gefürchtete Reise in die Vereinigten Staaten antreten. In Bogota zum Beispiel haben nach Angaben der kolumbianischen Medien inzwischen rund die Hälfte aller Richter ihr Amt niedergelegt. Vor allem die Beamten der unteren Instanzen fühlen sich schutzlos. Rund 500.000 Straf- und Zivilprozesse sollen zurzeit aufgrund von Personalmangel bei der Justiz eingefroren sein und 20.000 Untersuchungsgefangene könnten in Kürze auf freien Fuß kommen, weil niemand ihre Verfahren bearbeitet. Ohne funktionierende Justiz könnte auch die Erfolgsserie von Polizei und Streitkräften gegen die Rauschgifthändler kaum konsolidiert werden. Die Notstandsprozedur sieht zum Beispiel eine richterliche Entscheidung über den definitiven Verbleib von beschlagnahmtem Mafiabesitz innerhalb von 5 Tagen vor. Große Auswirkungen hat der Drogenkrieg auch auf Kolumbiens innenpolitische Szene. Die Präsidentschaftskandidaten der Liberalen Partei haben zum Beispiel beschlossen, ihre Vorwahlkampagne nicht mehr auf Freiluftkundgebungen auszutragen, sondern nur noch in geschlossenen Räumen und in den Massenmedien, hier insbesondere im Fernsehen. Eine Empfehlung, sich dieser Entscheidung anzuschließen, ging auch an die Kandidaten der übrigen Parteien. Präsident Virgilio Barco hat unterdessen in einer erneuten Fernsehansprache an die Nation den Willen der Regierung bekräftigt, den Kampf gegen die Kartelle kompromisslos weiterzuführen. Seine Justizministerin Monika de Graeff schickte er nach Washington zur Koordinierung der Hilfssendungen aus den USA, die insgesamt einen Wert von 67,5 Millionen Dollar haben und vornehmlich aus Kampfhubschraubern, bewaffneten Schnellbooten, Handfeuerwaffen und Munition bestehen. Außerdem soll die Ministerin mit den US-Justizbehörden Details der Auslieferungsprozedur von Mafiosi absprechen. Frau de Graeff gilt nach Präsident Barco als das Regierungsmitglied, das am stärksten einem Attentatsrisiko ausgesetzt ist. Zum Schluss die Kolumne. In Leserbriefkampagnen und Auftritten führender Politiker versucht die DPA. Was die Justizminister der USA und Kolumbiens gestern besprachen, war auch heute nicht zu erfahren. Vermutlich werden Details darüber erst in der Drogenerklärung des US-Präsidenten enthalten sein, die George Bush für den kommenden Dienstag angekündigt hat. Derweil meldete die Polizei in Kolumbien weitere Festnahmen in den Reihen der Rauschgiftbosse. Und Kolumbiens Präsident richtete an die Adresse der Süchtigen den Vorwurf, sie seien mitverantwortlich für die verheerende Situation, in der sich das Land nun befinde. Aus Kolumbien berichtet Hero Bus. Kolumbien erwartet konkrete Solidarität der westlichen Industrieländer im Kampf gegen die Drogenhändler, scheint aber bislang auf taube Ohren gestoßen zu sein. In einem auf Englisch gesprochenen Appell, der am Montag über zahlreiche ausländische Fernsehkanäle verbreitet wurde, erinnerte Präsident Virgilio Barco erneut daran, dass für das Drogenproblem auch diejenigen verantwortlich seien, die das Rauschgift konsumieren. Doch während in Kolumbien die Offensive gegen die Mafia weitergeht, in den vergangenen 24 Stunden unter anderem mit der Beschlagnahme von knapp 5 Tonnen reinen Kokains, ist es in Westeuropa weiter bei freundlichem Beifall für die kolumbianischen Anstrengungen geblieben. Außer den USA hat bislang kein Land Hilfe zugesagt. Das Kartell von Medellin hat unterdessen der Regierung Waffenstillstand und Friedensgespräche angeboten. In einem Brief an Präsident Barco schlägt Fabio Ochoa, Vater von 2 Kartellbossen, ein Ende des Drogenkrieges durch Verhandlungen vor, wie sie die Regierung seit geraumer Zeit mit den linken Guerilla-Organisationen führt. Nach Brasilien hat jetzt auch Peru seine Grenzwachen im Amazonasgebiet verstärkt, wo beide Länder und Kolumbien ihre gemeinsamen Grenzen haben. Der Amazonasbusch des Dreiländerecks gilt als Einflussgebiet der Drogenhändler und Waffenschmuggler. In Peru, wie früher auch in Kolumbien, existiert eine Zusammenarbeit von Guerilla und Kokainmafia, in diesem Fall von der brutalen maoistischen Bewegung Leuchtender Pfad. Das Urwaldgebiet ist nach Meinung südamerikanischer Sicherheitsdienste möglicher Schlupfwinkel der kolumbianischen Kartellbosse, die sich alle trotz der inzwischen 11 Tage andauernden Regierungsoffensive noch auf freiem Fuß befinden. Gerätselt wird weiterhin über die Zukunft der kolumbianischen Justizministerin Monika de Graeff, die angeblich in den USA um Asyl ansuchen wollte. Sie führt zurzeit Gespräche in Washington. Offensichtlich hat sie sich Bedenkzeit ausgebeten. Die US-Behörden haben ihr für den Fall eines Gesuchs Asyl zugesichert. Definitiv bestätigt hat sich dagegen die Beteiligung von Militärinstruktoren aus Israel und Großbritannien an der Ausbildung paramilitärischer Verbände in Kolumbien, die zum Teil Aufgaben von der Kokainmafia übernommen haben. Für einen ebenfalls behaupteten Einsatz bundesdeutscher Söldner gibt es dagegen bislang keinerlei feste Anhaltspunkte. Noch nicht zu übersehen sind die Auswirkungen der turbulenten Ereignisse in den vergangenen beiden Wochen auf Kolumbiens Innenpolitik. Die Präsidentschaftskandidaten beraten immer noch über die Form, wie sie ihre Vorwahlkampagnen umorganisieren könnten. Auf Empfehlung der Sicherheitsdienste sollen die öffentlichen Auftritte der Kandidaten auf ein Minimum beschränkt werden, um weitere Mordanschläge zu vermeiden. Geplant ist ein Fernsehwahlkampf. Wurde kurz nach Beendigung der ergebnislosen Sitzung unter strenger Geheimhaltung an die USA ausgeliefert. Der erste von 8 gefassten Auslieferungskandidaten. 2 Nächte und einen Tag lebt seitdem die Hauptstadt in der Angst vor neuen Anschlägen des Terrorkartells. Heute, Freitagmorgen vor Sonnenaufgang, herrscht nervöse Ruhe in Bogota. Weltwirtschaftsgipfel der 7 führenden Industrienationen im Juli in Paris lag nicht gerade eine dringende Tagesordnung vor. So beschloss er neben anderem politische Vorhaben zum Kampf gegen den Drogenmissbrauch. Die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Kolumbien mit den Rauschgiftkartellen, die Erklärung von Präsident George Bush, für die USA handle es sich beim Kampf gegen den internationalen Rauschgifthandel um eine Existenzfrage, haben im Nachhinein die Hellsichtigkeit des Pariser Gipfels bestätigt. Wie dort beschlossen, fand nun heute auf Einladung von Wirtschaftsminister Pierre Bérégovoy das erste Expertentreffen statt, bei dem hinter verschlossenen Türen Möglichkeiten erörtert wurden, das sogenannte Waschen der Gewinne aus dem Rauschgiftgeschäft zu verhindern. Expertenebene, das heißt, dass die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise von einem Referatsleiter des Finanzministeriums in Bonn vertreten wurde. 15 Teilnehmerstaaten zählte das Treffen, die 7 des Gipfels, USA, Kanada, Japan, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Italien. Die Europäische Gemeinschaft als solche war wie beim Gipfel eigens präsent. Außerdem handelte es sich um Australien, Österreich, Belgien, Spanien, die Niederlande, Schweden sowie Luxemburg und die Schweiz. Wobei davon ausgegangen werden muss, dass die Schweiz für Liechtenstein mitspricht, denn anders machte die Konferenz wenig Sinn. Sinn machte es natürlich, dass die Konferenz wenig an Publizität interessiert war. Detaillierte Informationen könnten nur dem Finanzmanagement des Drogenmarktes nutzen, dessen Jahresumsatz nach UNO-Angaben bei 300 Milliarden Dollar liegt, was 9% des gesamten internationalen Handels bedeutete. Allzu viel Abstinenz von Publizität trifft nun nicht ganz das Interesse der französischen Gastgeber. Etwas internationaler Konferenzglanz sollte dann doch sein. Und so erklärte Minister Bérégovoy, es handelt sich nicht nur um eine Studiengruppe, sondern um den Kern einer Arbeit, die schließlich zu Handlungsentscheidungen führe. Bérégovoy machte auch kein Hehl daraus, dass für ihn das strikte Bankgeheimnis sich nicht mit dem Kampf gegen die Drogen vereinbaren lasse. Unter strenger richterlicher Kontrolle müsse Offenlegung möglich werden. Das erscheint natürlich so volltönend wie unverbindlich, weil bei aller überraschenden Festigkeit der französische Front nicht gerade die bevorzugte Fluchtwährung darstellt. Das Problem liegt bei den kleinen Ländern wie der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg, deren Bankregelungen wiederum ein wesentliches Moment ihres wirtschaftlichen Wohlergehens darstellen. Bei den Eidgenossen beispielsweise gilt das Waschen schmutzigen Geldes nicht einmal als Delikt. Ziel des heutigen Treffens war ein Bericht für die Staats- und Regierungschefs im kommenden Jahr. Die Themen hießen die Kanäle, die Orte, die Methoden und die Summen des Geldwaschens, sowie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Justiz- und Finanzbehörden der teilnehmenden Länder und schließlich eine Angleichung der Rechts- und Strafvorschriften. Mit Drogen wird gehandelt, weil damit Profit zu machen ist. Man könnte den Markt natürlich schnell kaputt bekommen, indem der Staat kontrolliert die Drogen freigibt. Auch in Frankreich gibt es diese Diskussion. Andererseits gelten ebenfalls hier, wie in den anderen demokratischen Ländern, verfassungsrechtliche Bedenken, dass der Staat nicht der eigenen Bevölkerung gegenüber sozusagen als Giftmischeragentur auftreten kann. Dann bleibt aber nur die Offenlegung der Herkunft von Kapital, insbesondere die Kontrolle großer Bargeldbeträge. Des römischen Kaisers Vespasian Erkenntnis anlässlich der Einführung von Gebühren für öffentliche Toiletten, das Geld nicht stinkt, muss jedenfalls dahingehend abgeändert werden, leider stinkt es nicht. Für jeden Drogenverbrecher, der an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, will die Coca-Mafia 10 Richter erschießen. Es hat lange gedauert, bis unser Korrespondent Jochen Nuhn nach vielen verständlichen Absagen einen kolumbianischen Richter gefunden hat, der bereit war, vor der Kamera über sein Leben und über seine Ängste zu sprechen. Den Tod muss er dabei immer vor Augen haben. Gezählt wird eigentlich schon lange nicht mehr, wie viele Richter in den vergangenen Jahren in Kolumbien ermordet wurden. Die Beerdigung eines Richters in Bogota. Umgebracht, weil sie es gewagt hatten, gegen die Großen des Rauschgifthandels zu ermitteln. Umgebracht von der Coca-Mafia und ihren Killerkommandos. Ein Vorort von Bogota. Richter Uriel Alberto Amaya morgens auf dem Weg zur Arbeit. Unbewaffnet, ohne Schutz, ohne Leibwächter. Über eine Stunde dauert seine Busfahrt ins Zentrum der kolumbianischen Hauptstadt. Vor Jahren hatte er mal einen bewaffneten Begleitschutz. Die beiden Leibwächter mussten jedoch von ihm verköstigt werden, zu teuer, unbezahlbar. Richter Amaya fühlt sich bedroht. Jeder kolumbianische Richter ist bedroht. Recht zu sprechen ist bereits seit vielen Jahren in Kolumbien eine tödliche Angelegenheit. Nichts leichter, als im Verkehrsgewühl Bogotas am helllichten Tag jemand umzulegen. In den letzten 10 Jahren hat es so oder ähnlich über 50 Richter getroffen. Darunter auch Kollegen und Freunde von Uriel Alberto Amaya. Seit gut 2 Jahren arbeitet er hier im staatlichen Justizdienst. Über seinen Tisch geht fast alles, was die Gesellschaft an Vergehen zu bieten hat. Von Diebstahl, Raub, Mord über Fälschungen, Totschlag bis hin zur Entführung. Wir sind schutzlos, die Behörden haben weder die Mittel noch die Möglichkeiten, uns eine wenigstens kleine Sicherheit zu geben. Wir können unsere Aufgaben alleine wegen der dauernden physischen Bedrohung, unter der wir leben, gar nicht mehr erfüllen. Wir sind täglich einer schrecklichen Ungewissheit unterworfen. Jederzeit kann es einen Anschlag auf unser Gebäude, ein Attentat gegen einen Justizangestellten geben. Das ist ganz einfach auszuführen. Ein Blick nach draußen in die Straßen der 5-Millionen-Stadt Bogota bestätigt dies. Jede Nacht, jeden Tag Trümmer, Zerstörungen, Verwundete, verstümmelte Tote. Anschläge auf Banken, Firmen, Behörden. Die Rauschgiftbosse Kolumbiens haben dem Staat den Krieg erklärt. Der Rauschgifthandel ist nicht mehr zu beherrschen, sein schmutziges Geld ist überall. Die Drogenbosse ermorden wahllos Minister, Staatsanwälte, Richter, Journalisten. Sie bedrohen alle. Auch die harte Bestrafung nutzt nichts. Gefängnis oder selbst die Todesstrafe schrecken nicht ab. Das Problem liegt viel tiefer. Die Politiker müssen sich damit auseinandersetzen. Sie können nicht alles der Justiz überlassen. Wir tragen im Moment nur das Risiko. Wir werden vom Justizministerium kurz gehalten, nur unzureichend ausgestattet. Die politischen Instanzen lassen uns hängen. Sie geben uns nicht die Mittel, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Die meisten der in Kolumbien begangenen Verbrechen werden nie aufgeklärt. Über 80% der Straftaten bleiben ungesühnt. Uriel Alberto Amaya bei der Vernehmung eines Zeugen. Der 27-jährige Richter verdient 150.000 Pesos im Monat, umgerechnet etwa 700 D-Mark. In der Werteskala der kolumbianischen Gesellschaft ist die Justiz am untersten Ende angesiedelt. Gesetze werden kaum beachtet, Richter sind keine Autoritäten, allenfalls bevorzugte Opfer. Mittagspause für Uriel Alberto Amaya, zu Fuß zum nächst erreichbaren Restaurant, ohne Schutz, ohne Begleitung. Er hat die Hoffnung auf Recht in Kolumbien nicht aufgegeben. Ich bin eine ethische, philosophische Verpflichtung eingegangen. Eine Verpflichtung gegenüber dem Justizsystem und gegenüber meinem Land. So habe ich mich der Rechtsprechung verschrieben, auch wenn die materielle Ausstattung meiner Arbeit noch so unzureichend ist. Dabei vergesse ich auch mein dürftiges Gehalt. Geld ist nicht das Motiv meines Engagements. In den letzten Wochen hat sich das tödliche Risiko für Kolumbiens Richter erhöht. Polizei und Armee gelang die Verhaftung einiger mittlerer bis größerer Drogenbarone. Wie hier in Bogota sitzen sie in Auslieferungshaft. Gerichte in den Vereinigten Staaten beschuldigen sie des Rauschgifthandels, der Geldwäscherei. Im Rahmen des seit einigen Wochen geltenden Ausnahmezustandes entscheidet die Regierung über die Auslieferung, nicht die Justiz. Schießunterricht in der südkolumbianischen Stadt Cali. Die Auszubildenden, die Richter der Stadt. Sie sollen den schnellen, treffsicheren Umgang mit Schusswaffen lernen. Denn die Drogenmafia hat angekündigt, für jeden in die USA ausgelieferten Kolumbianer bis zu 10 Richter zu ermorden. Die Justiz Kolumbiens ist die verwundbarste staatliche Institution. Uriel Alberto Amaya hält nichts von Pistolen, kugelsicheren Westen, Leibwächtern. Zu viele seiner Kollegen sind trotz dieser Vorkehrungen ermordet worden. Zusammen mit seiner Frau und der zweijährigen Tochter versucht er in einem Vorort Bogota so zu leben, als gäbe es diese ständige Bedrohung nicht. Die Familie hat keine Schutzmaßnahmen ergriffen, wozu auch. Obwohl der Richter nicht mit Ermittlungen in Sachen Drogenhandel befasst ist, bedroht sind er und seine Familie ständig. Seine Frau Gloria Alicia Ibarra. Natürlich weiß ich, dass zahlreiche Richter in der Ausübung ihres Berufes umgebracht wurden. Deshalb lebe ich auch in einer ständigen Angst. Aufgeben möchte ich jedoch nicht, ebenso wenig wie mein Mann. Was wir brauchen, ist mehr Unterstützung der Gesellschaft, mehr Hilfe des Staates für die Justiz. Heute gibt es überhaupt keinen Schutz gegen die Bedrohungen der Verbrecher. Der Staat muss verhindern, dass Richter, die der Gerechtigkeit Geltung verschaffen wollen, ermordet werden. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass sich die Bedrohung für mich persönlich oder meine Familie verschlimmert. Dann müsste auch ich daran denken, aufzugeben, einen anderen Beruf zu suchen, wegen der Sicherheit meiner Familie. El gobierno es cómplice de los sicarios. Die Regierung ist der Komplize der Killer. Die 4500 Richter Kolumbiens demonstrieren gegen die Vernachlässigung des Justizsystems. Immer mehr Richter geben auf, bringen sich im Ausland in Sicherheit. In Kolumbiens Justiz wächst die Hoffnungslosigkeit. Die amerikanische Bundeshauptstadt Washington hat ihren Drogenskandal, der selbst im affärenreichsten Amerika einmalig ist. Der Bürgermeister von Washington, Marion Barry, ist 3 Tage vor der Bekanntgabe seiner Kandidatur für eine 4. Amtszeit als Rauschgiftkonsument überführt und festgenommen worden. Der farbige Bürgermeister, der schon früher unter Drogenverdacht stand, wurde, wie Bernd Hilder schildert, von der FBI, der Bundeskriminalpolizei, in eine Falle gelockt. Skandale, Beschuldigungen, Sexaffären, dunkle Geschäfte, Korruptionsvorwürfe und Indizien, all dies prallt in den vergangenen Jahren ab an Marion Barry, dem umstrittenen schwarzen Bürgermeister der US-Hauptstadt Washington. Doch seit der vergangenen Nacht befindet sich der Teflon-Bürgermeister, wie er wegen seiner Fähigkeit, Kritik und Kritiker abzuschütteln, auch genannt wird, in ernsten Schwierigkeiten. 3 Tage bevor Barry seine Kandidatur für eine beispiellose 4. Amtsperiode ankündigen wollte, schlug das FBI, die amerikanische Bundespolizei, zu. Im Zimmer mit der Nummer 727 des exklusiven Hotels Vista International in Downtown Washington wurde Barry von FBI-Agenten verhaftet unter dem Vorwurf des Drogenmissbrauchs. Kurz vorher war Barry in dem Hotel erschienen, hatte seinen Leibwächtern die Order gegeben, in der Halle zu warten und hatte sich in das Zimmer einer Freundin aus Los Angeles begeben, die er schon mehrmals in den Tagen zuvor besucht hatte. Dort fand, glaubte Barry, eine Party statt, in deren Verlauf er dann, so das FBI, von einem Mann Kokain kaufte und sofort benutzte. Was Barry nicht wusste, sowohl seine alte Freundin wie auch alle anderen Gäste der Party arbeiteten mit dem FBI zusammen oder waren Polizisten. Washingtons Bürgermeister war in eine Falle gelockt worden. Das FBI sagt, es hat den Beweis auf einem Videoband. Für ein paar Stunden wurde Barry in das FBI-Hauptquartier verfrachtet, während sich die Meldung wie ein Schock in Washington, besonders unter den 70% der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, ausbreitete. Vor dem Vista Hotel versammelte sich sofort eine größere Menschenmenge. Einige Barry-Getreue vermuteten noch einen Fall von FBI-Diskriminierung eines schwarzen Bürgermeisters. Doch auch als Barry auf Kaution auf freien Fuß gesetzt wurde, schwieg er sich aus, ging in seinem Haus mit seinem Anwalt in Klausur. Diesmal kein lauter Protest. In den vergangenen Jahren hatte Barry immer wieder Vorwürfe, er benutze Kokain oder Crack, heftig zurückgewiesen. Und der liberalen Washington Post, die kritisch auch über seine Leistungen als Bürgermeister berichtete, eine rassistische Berichterstattung vorgeworfen. Derweil entwickelte sich Washington zur Mörderhauptstadt der Welt mit über 400 Morden im vergangenen Jahr und schon fast 30 in diesem Januar. Die meisten dieser Taten hängen zusammen mit dem Drogenkrieg von Crack- und Kokainbanden, Mörder und Opfer fast ausschließlich Schwarze. Vorgestern noch hatte Barry trotz dieser verheerenden Situation seine erfolgreiche Anti-Drogen-Politik gepriesen. Gestern, wenige Stunden bevor er verhaftet wurde, sprach er auf der Beerdigung eines jungen Schwarzen, der bei einer Drogenschießerei versehentlich erschossen wurde. In Schulen und vor Studenten predigte Barry eine drogenfreie Gesellschaft und er schwor Stein und Bein, niemals selbst welche genommen zu haben. Er schlucke nicht einmal, stauchte er fragende Reporter zusammen, Aspirin. 4. Mal vor der Bewerbung um ein weiteres Mandat für das Bürgermeisteramt. Bernd Hilder aus Washington. Skandale, Beschuldigungen, Sexaffären, dunkle Geschäfte, Korruptionsvorwürfe und Indizien. All dies prallte in den vergangenen Jahren ab an Marion Barry, Washingtons umstrittenen schwarzen Bürgermeister. Doch jetzt befindet sich der Teflon-Bürgermeister, wie er wegen seiner Fähigkeit, Kritik abzuschütteln, auch genannt wird, in ernsten Schwierigkeiten. Nach 11 Jahren im Amt und nur 3 Tage, bevor er eine beispiellose 4. Bürgermeisterkandidatur ankündigen wollte, wurde der ehemalige Bürgerrechtler vom FBI verhaftet. In Zimmer 727 eines exklusiven Hotels in Downtown Washington hatte Barry, so das FBI, auf einer Party einer alten Freundin Kokain gekauft und geschnupft. Was Barry nicht wusste, seine gute Freundin und alle anderen Gäste der Party arbeiteten mit dem FBI zusammen oder waren Polizisten. Das FBI, sagt es, hat den Beweis auf Videoband. Nach einigen Stunden wurde Barry auf Kaution wieder freigelassen, er hat sich aber bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. 2-mal schon in den letzten 5 Jahren hatten Zeugen ausgesagt, Barry Drogen verkauft zu haben. Barry hat das wiederholt vehement zurückgewiesen und Vorwürfe auch an seinen Leistungen als Bürgermeister stets als rassistisch bezeichnet. Mit 438 Morden 1989 gilt Washington inzwischen als Mörderhauptstadt der USA. Die meisten der Taten sind drogenbedingt. Mit dem neuen Barry-Skandal steigen die Chancen des schwarzen Bürgerrechters Jesse Jackson, Barry im Washingtoner Bürgermeisteramt zu beerben. Trotz wachsender Kritik an Barry hat Jackson bisher immer gesagt, gegen seinen alten Freund trete er nicht an. Nun könnte der Weg frei sein. Wir kommen noch einmal zurück nach Berlin. Lufthansa und Interflug, die Luftfahrtgesellschaft der DDR, wollen eine enge Kooperation. Auch sie streben eine Vertragsgemeinschaft an, zu der neben der Vereinbarung über die Gründung einer gemeinsamen Charterfluggesellschaft unter anderem auch Abmachungen über den Bau eines gemeinsamen Großflughafens für Berlin gehören sollen. Dazu der Bericht von Friedrich Moll nach einer gemeinsamen Pressekonferenz des Interflug-Generaldirektors Henkes und des Lufthansa-Chefs Runau. Interflug und Lufthansa bleiben 2 selbstständige Unternehmen. Sie arbeiten als 2 selbstständige Unternehmen zusammen. Keiner denkt daran, den anderen zu übernehmen. Lufthansa-Chef Heinz Runau denkt gleichwohl an Kooperation in großem Stil und auf vielen Gebieten. Zwischen beiden deutschen Staaten wird der Linienverkehr für Passagiere wie für Fracht systematisch ausgebaut. Neben Leipzig sollen künftig Schönefeld und Dresden insgesamt ca. 50 Mal in der Woche angeflogen werden. Pläne gibt es auch für ein gemeinsames Charterunternehmen, gemeinsame Ausbildung von Personal sowie wechselseitige Hilfe bei technischen Problemen. Eine Reihe von Joint Ventures wird dafür demnächst gegründet und soll auch außerhalb Deutschlands aktiv werden. Noch allerdings gibt es für die beiden Fluggesellschaften eine Reihe politischer und juristischer Barrieren. Vor allem die Hoheitsrechte der Siegermächte setzen manchem Vorhaben bisher noch Grenzen. Interflugchef Klaus Henkes möchte sich dazu nur sehr zurückhaltend äußern. Wesentlich forscher formulierte da Heinz Runau: Berlin müsse ein Flugziel wie jedes andere werden. Das Deutschland des Jahres 1990 sei nicht mehr das Deutschland von 1945. Und etwas verklausuliert äußerte er den Vorwurf, dass man jetzt mit alten Rechten andere Ziele verfolge. Auf Deutsch, die USA, Großbritannien und Frankreich möchten ihren Fluggesellschaften vor allem aus wirtschaftlichen Gründen das Monopol für den Berlin-Flugverkehr sichern. Inzwischen ist der Chor der Drängenden größer geworden. Das freut uns natürlich sehr. Und nun hoffen wir, dass die Verhältnisse in der Luft so normal werden wie auf dem Boden. Und es gibt ja auch viele gute Anzeichen dafür. Der Bundeskanzler hat bei seinem Treffen mit dem Vorsitzenden des Ministerrats in Dresden eine Verabredung getroffen, dass man nun alsbald deutsch-deutsche Luftverkehrsverhandlungen aufnehmen will, die den freien Zugang zum Flughafen Tegel einschließen. Auf westlicher Seite verzeichnet der Flugverkehr schon seit Jahren enorme Zuwachsraten, sodass der Flughafen Tegel schon jetzt seine Kapazität